Heute ist Bürgermeister Gareis wieder einmal der Erste im Rathaus gewesen. Wieder so ein Tag, wo das Schlachtross in ihm erwacht ist und mit den Hufen scharrt. Dieser Bauernboykott gegen seine Stadt Altholm muss gestoppt werden. Da und dort sind die Anfänge schon schmerzhaft spürbar. Und die er kurzerhand für mittags um 12 geladen hat, die Fabrikanten, die Obermeister der Innungen, die Vertreter der Einzelhandelsverbände und so weiter, die müssen hinterher weggehen mit dem Gefühl, auch wenn wir ihn nicht riechen können, den dicken roten Gareis, wer sonst holt uns die Kastanien aus dem Feuer? Und 11:30 steht Gareis hinter dem geöffneten Fenster seines Dienstzimmers. Wer wird kommen? Wer nicht? Letzter im Konferenzraum wird er sein, wenn Sie schon ungeduldig mit leiser Wut im Bauch auf ihn warten. 11:50 rückt sich Gareis die Krawatte zurecht. Ich danke Ihnen, meine Herren, dass Sie meiner Einladung gefolgt sind. Ich begrüße in Ihnen die prominenten Vertreter von Wirtschaft, Handel, Verkehr, der Kirche, der Presse. Wir vermissen Herrn Redakteur Stuff. Redakteur Stuff ist nicht geladen. Ach, und weshalb nicht? Ein Mann der Presse, der den 26. Juli in seiner Zeitung als Blutmontag bezeichnet. Der unentwegt schürt und zündelt, der hat hier nichts zu suchen. Im Übrigen, meine Herren, der besagte Montag bleibt aus der Debatte. Jede Seite hat Fehler gemacht und jeder hier ist Partei so oder so. Sich gegenseitig seine Fehler unter die Nase zu reiben, das führt zu gar nichts, meine Herren, aber nun zur Sache. Richtig. Die Bauernschaft hat also nächtens auf der Lohstädter Heide einen sogenannten Boykott gegen unsere Stadt beschlossen. Was Sie wahrscheinlich nicht wissen, meine Herren, es hat dort sehr erregte Szenen gegeben. Was denn? Etliche Bauern wollten nicht mitmachen. Wie mir mein Gewehrsmann mitteilt, hat nur das Eingreifen des Chefs der Bauernzeitung Pattberg und des Bauernführers Reimers den Boykott erzwungen. Gewehrsmann? Richtig. Namen nennen! Das möchten Sie gerne, Medizinal. Das wollen wir alle. Was? Ich liefere Ihnen aber meine Gewehrsleute nicht ans Netz. Gar nichts, Herr Medizinalrat. Hier bin ich der Hausherr. Sie können jederzeit gehen, wenn Ihnen meine Rede nicht passt. Aber er steht nicht auf und geht. Keiner steht auf. Kein Gewisper und Getuschel mehr. Die erste Attacke hat Gareis im Keime erstickt. Er lehnt sich gelassen zurück. Im Vorgefühl der Billigung seiner Strategie. Er wird sich irren. Der Boykott. Ach, meine Herren, seien wir doch einmal ganz ehrlich. Da klagt der und jener. Die Bauern köken nicht bei mir, kommen nicht mehr in die Kneipe und so weiter. Hatte Altholm denn je zur Erntezeit betuchte Bauern in der Stadt? Ja, hinterher. Da sagt zum Beispiel der Kaufmann Schulze, dem seit 3 Jahren 30 unverkäufliche Hosen auf der Stange hängen, zum Kaufmann Schmidt, 30 Hosen hab ich nicht verköpt, wegen des Bauernboykott. Das Wort Boykott darf unter uns nicht zur Hausiererware werden. Ignorieren Sie die aufreizenden Nachrichten in gewissen Zeitungen, dann ist alles in spätestens 4 Wochen erledigt. Ja, bitte. Wie denn? Erledigt. Das definitiv abgesagte Reitturnier der Bauern, also auch erledigt? Ich kann Sie beruhigen, meine Herren. Ich habe Verhandlungen angeknüpft mit einer ganzen Reihe von Arbeiterorganisationen. Die Arbeiter werden ihre Veranstaltungen bevorzugt in Altholm abhalten. Das ist quasi für den Boykott der Bauern entschieden. Bitte ums Wort. Matthies, bitte.